ARD-Radio Wissen. Endlich Samstag. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sorgt für eine fette Kontroverse. Sie will sich dafür einsetzen, dass Prostitution legalisiert wird, und zwar weltweit. Wenn zwei erwachsene Menschen einvernehmlich und ohne Gewalt oder Bedrohung Sex miteinander haben, dann geht das den Staat nichts an, sagt Amnesty International. Auch dann nicht, wenn dafür Geld bezahlt wird. Es sei etwas anderes, natürlich, wenn Menschenhandel, Zwangsprostitution ins Spiel kommen, dagegen wolle man weiter alles unternehmen. Aber in Ländern, in denen Prostituierte illegal arbeiten, würden sie oft sehr schlecht behandelt vom Staat, von der Polizei. Das Geschäft rutsche in den Untergrund, werde noch härter. Also jetzt der Einsatz für eine Legalisierung, weil das die Situation vieler Prostituierter verbessern könne. Jetzt tobt die Diskussion. Wir haben eben gehört, wie unterschiedlich ihr als der Radio Wissenhörer das bewertet. Es gibt eine Petition auch, die fordert, dass Amnesty International seine Leitlinie zurücknimmt. Unterschrieben haben sie unter anderem berühmte Schauspielerinnen wie Lena Dunham oder Kate Winslet. Und die sagen, alles zu legalisieren, auch den Kauf von Sex, schade den Frauen. Viele würden auch nur in der Prostitution landen, weil sie arm seien, obdachlos oder missbraucht wurden. Weißt du, was ein Problem ist? Dass viele immer über Prostitution sprechen, aber nicht mit denen, die diesen Job machen. Das wäre zum Beispiel Johanna Weber aus Berlin. Sie ist 47 Jahre alt und hauptberuflich Sexarbeiterin. Was halten Sie von der Leitlinie von Amnesty International? Also ich bin ja die politische Sprecherin des Berufsverbandes für sogenannte erotische und sexuelle Dienstleistungen. Und unser Berufsverband begrüßt das sehr, dass Amnesty den Mut gehabt hat, offen hinzuschauen, wo sind die Probleme in der Branche wirklich. Und deshalb finden wir diese Leitlinie, die Sie jetzt herausgebracht haben, und diese Stellungnahme ganz wunderbar. Wieso finden Sie das mutig? Amnesty steht sehr in der Kritik als Menschenrechtsorganisation, denn viele Leute verstehen die Entscheidung von Amnesty falsch. Amnesty hat gesagt, wir wollen, dass die Sexarbeit entkriminalisiert wird. Das klingt für Leute, die gar keine Ahnung haben oder die sich mit dem Thema nicht so beschäftigt haben, so, als ob man sagen würde, ja, die ganzen Zuhälter, die kommen alle straffrei weg und das Leid der Frauen wird viel schlimmer, das ist ja grausig, wie kann Amnesty das verantworten? Und so ist es nicht. Amnesty hat sich 2 Jahre intensiv mit dem Thema beschäftigt und hat geguckt, wo sind eigentlich wirklich die Probleme dieser Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten. Sind die alle gezwungen? Nein, sind sie vielleicht nicht wirklich. Und Amnesty hat festgestellt, dass in allen Ländern, wo die Prostitution verboten ist, die Prostitution trotzdem stattfindet. Und die Situation für die Leute in der Prostitution, also für diese Frauen, ist die Situation in den Ländern, wo es verboten ist, extrem schlecht. Die machen sich straffällig bei allem, was sie tun. Die können nur verdeckt arbeiten. Die ganzen Idioten und Spinner, die es in der Branche auch gibt, die haben natürlich da freie Hand. Die Frauen können auch nicht zur Polizei gehen und jemanden anzeigen, weil sie machen ja selber was Verbotenes. Sie können nicht im Bordell arbeiten, wo sie mit mehreren Frauen zusammen geschützt sind, sondern sie müssen heimlich zu Hause bei sich oder irgendwo im dunklen Wald arbeiten. Die Situation ist unerträglich in diesen Ländern. Und da hat Amnesty hingeguckt. Amnesty hat gesagt, wir wollen die Rechte für diese Frauen stärken. Sie wollen nicht, dass Zuhälter, wie man das nennt, also Menschenhändler offiziell, straffrei ausgehen. Diese Gesetze bleiben auf jeden Fall so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die Situation der Frauen in der Sexarbeit und auch Männer und Transsexuelle natürlich. Jetzt gibt es eine Studie der Uni Heidelberg, die ist 2 Jahre alt, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass sich Länder, in denen Prostitution gesetzlich erlaubt ist, stärker im Fokus von Menschenhändlern befinden. Deutschland wird ja jetzt auch öfter als Bordell Europas beschrieben. Bei uns ist Prostitution seit 2002 legal, über 10 Jahre. Stellen Sie das fest, dass Menschenhandel verstärkt ein Thema ist seitdem? Ich muss was zu dieser Studie sagen. Die wird überall zitiert. Die Menschen, die diese Studie rausgebracht haben, distanzieren sich davon, wie die im Moment in der Presse diskutiert wird. Denn sie haben weltweit beobachtet, wie das Auftauchen in den Medien von Sexarbeit sich verändert hat. Also wie viele Zeitungsartikel werden über das Thema geschrieben. Und es geht nicht darum, dass sie real Zahlen liefern können. Ich bin ja die politische Sprecherin des Berufsverbandes für Sexarbeiterinnen. Das heißt, für diejenigen, die sich aus den verschiedensten Gründen entschieden haben, das als Tätigkeit, ich will es jetzt gar nicht Beruf nennen, viele sehen das gar nicht als Beruf. Also für die, die sich entschieden haben, ich mache das jetzt, mit Menschenhandelsopfern, haben wir so gar nicht viel zu tun. Ich beobachte natürlich die Kriminalitätsstatistiken, zum Beispiel das Bundeslagebild des BKAs, also Bundeskriminalamt, und da ist eindeutig zu sehen, dass Menschenhandelsopfer abgenommen haben. Lassen Sie uns vielleicht mal über eine Begrifflichkeit sprechen. Sie haben die, glaube ich, auch gerade schon öfter verwendet, den Begriff der Sexarbeiterin, des Sexarbeiters. Warum nutzen Sie diesen Begriff? Also was stört Sie vielleicht auch an, ich sag mal, gebräuchlicheren Begriffen wie zum Beispiel Prostituierte? Also ich selber habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, ich bin Prostituierte, ich nenne mich sogar auch Hure. Aber viele Kolleginnen lehnen den Begriff Prostituierte für sich selber ab. Die sagen, nein, ich bin doch keine Prostituierte. Ich mache ja erotische Begleitung oder irgendwas. Viele Dominas sagen, na, ich bin doch keine Prostituierte. Tantra-Masseuren sagen, ich bin keine Prostituierte. Es findet da so eine gewisse Selbststigmatisierung in unserer Branche statt. Denn der Begriff Prostituierte ist definitiv negativ belegt in unserer Gesellschaft. Und es fällt vielen Kolleginnen, männlich und transsexuell sage ich jetzt auch nochmal, es fällt vielen einfach schwer, sich unter dem Begriff zu finden. Viele sagen auch, ja, also Sexarbeiterin bin ich auch nicht, das ist mir viel zu akademisch. Das ist aber ein Titel, den wir jetzt gewählt haben, weil das mit dem englischen Sexwork ganz gut zusammenhängt und weil der Begriff Arbeit, was ja eine Tätigkeit ist, da drin ist. Am besten wäre eigentlich sexuelle Dienstleisterin, aber das ist ein bisschen lang. Soll Prostitution weltweit legalisiert werden? Das ist die Forderung von Amnesty International. Darüber sprechen wir heute mit einer, die in Deutschland legal als Sexarbeiterin tätig ist, in Berlin, Johanna Weber. Sie hat uns eben schon gesagt, man müsste die Sexarbeit auch so betrachten, dass es viele gäbe, die diesen Job wirklich freiwillig machen. Genau diese Gruppe vertritt sie auch beim Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Es gibt aber viele, die jetzt an dieser Forderung von Amnesty International Kritik üben und zum Beispiel sagen, Prostituierte zu werden, das passiert nie freiwillig. Da ist immer eine Form von Zwang im Spiel. Vielleicht gehen wir mal Ihr Beispiel durch. Wie und warum haben Sie diese Tätigkeit ergriffen? Da liegt so ein gewisser Rotlichtfetisch vor. Ich find's abenteuerlich. Es hat mich immer gereizt. Und ich habe in Hamburg studiert damals und ich bin ja schon fast 50, ein bisschen älter. Damals hat man sein Studium mit Taxifahren finanziert, auch ich. Und ich war nachts immer auf der Reeperbahn mit meinem Taxi und habe die Frauen da gesehen, wie sie da stehen. Ich fand die wunderschön. Ich fand die toll. Und die Männer haben sie angebetet und die konnten sich aussuchen, mit wem sie was machen. Und ich wollte wissen, wie es ist. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, so, du machst das jetzt. Und habe mich bei so einem Escort-Service, also Begleitung mit Sex, ist ja klar, beworben. Und die nehmen irgendwie sowieso fast jeden. Und das war total toll. Also mir wurde alles genau erklärt, wie ich das machen muss, wie das abläuft und so weiter. Man zahlt dann eine Buchungsgebühr und der Rest, den kann man behalten. Und so bin ich dann eingestiegen und ich habe beim ersten Gast, beim ersten Kunden schon gemerkt, ja, es liegt mir. Ich kann tatsächlich eine sexuelle Dienstleistung mit wildfremden Menschen haben und ich kann das gut finden. Haben Sie keinen Moment erlebt, in dem irgendeine Form von Zwang ins Spiel kam? Ja, schon. Also wissen Sie, wenn man so am Ende des Monats noch nicht genug Geld verdient hat, dann ist ein gewisser Zwang da, muss man noch mal einen Tag länger ins Bordell. Ja, aber ich glaube, das kennen alle Selbstständigen. Deswegen arbeiten wir auch samstags zusätzlich. Ja, da sehen wir mal. Sind Sie eigentlich ein Zwangsjournalist? Da müssen wir doch mal eine Bürgerrechtsbewegung eröffnen. Aber dann lassen Sie uns doch vielleicht tatsächlich mal auch noch bei dem Thema Geld verdienen auch bleiben. Ja. Ist das wirklich auch eine Tätigkeit, von der man auch gut leben kann? Oder ist es doch eher dieses Bild, was vielleicht diejenigen auch im Kopf haben, die sich sonst nicht so da sehr mit beschäftigen, denken, gut, da müssen zwar die Prostituierte, die Sexarbeiter viel arbeiten, aber bei denen bleibt am Ende gar nicht viel hängen. Früher konnte man wirklich ziemlich viel Geld verdienen. Warum das sich verändert hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau. Wer sich entscheidet, heutzutage in diesen Beruf oder diese Tätigkeit einzusteigen, der muss sich klar sein, dass man ziemlich viele Marketingfähigkeiten auch mitbringen muss. Weil einfach nur gut aussehen und sich hinsetzen reicht heute nicht mehr aus. die Frauen auf dem Straßenstrich, zum Beispiel in Hamburg auf der Reeperbahn, haben in wirklich guten Nächten 3 Kunden. In wirklich guten Nächten. Und oft stehen sie die ganze Nacht und haben gar keinen Kunden. Also so lukrativ ist das nicht. Zweiter Teil der Frage, wie viel Geld bleibt der Frau am Schluss? Also es ist in der Regel nicht so, dass wir alle irgendjemanden haben, der hinter uns steht und dem wir alles abgeben. Es gibt Bereiche in Deutschland, wo tatsächlich das so ist, wo halt die Frauen halt da für ihren Mann arbeiten oder sagen wir mal, nicht für ihren Mann. Das sehen die als Gemeinschaftsprojekt. Ich kann das auch nicht verstehen für mich persönlich, aber ich höre das von den Kollegen, die sagen, nein, mein Mann und ich, wir sind eins und er führt halt die Haushaltskasse. Wie viel der Frau dann in dem Sinne bleibt, das ist immer so eine Frage, ja, was ist denn mit so einer gemeinsamen Haushaltskasse, wer, wie, was und wo? Und ich möchte auch nicht verschweigen, es gibt auch ausbeuterische Situationen. Ich wollte gerade sagen, also gemeinsame Haushaltskasse klingt aber sehr beschönigend für Zuhälterei, oder verstehe ich das falsch? Ja, wo fängt denn Zuhälterei an? Die gemeinsame Haushaltskasse ist in unserer Branche schon Zuhälterei. Das ist so. Es gibt auch ausbeuterische Zustände. Aber ich finde es nicht legitim, dass unsere gesamte Branche immer wieder heruntergebrochen wird auf diese Missstände. Wir sollten lieber mal genau gucken, wie viele gibt es denn davon und wie können wir da gucken, dass das besser wird. Ich muss mir jeden Tag anhören, wie ich denn eigentlich damit leben kann, dass es in unserer Branche auch Menschenhandel gibt und auch ausbeuterische Zustände. Ich glaube, wir müssen die Frauen aufklären, die in der Branche arbeiten. Wir müssen sie stark machen, die müssen ihre Rechte kennen und die müssen ihrem Typen sagen, weißt du was, du kannst mich mal, ich zahle hier gar nichts mehr und ich arbeite jetzt nicht mehr in deinem Bordell, sondern woanders. Frau Weber, das geht. Vielen Dank. Sie haben Studioeröffnung, ne? Ja, ich habe heute meine Domina-Studioeröffnung. Ja, ich werde jetzt ganz böse Betreiberin werden. Nein, es ist mein eigenes Studio, wo ich selber arbeite. Und Ihre eigene Haushaltskasse führen? Ich habe meine eigene Haushaltskasse und wir machen das zu dritt mit 3 Kollegen und wir haben unsere eigenen Haushaltskassen, ja. Die Radio Wissen. Endlich Samstag.